ihr hört. Framats musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 90 mit Blind Willie McTell, Leo Kottke, Preston Reed, Steve Morse, Forrest Lee Jr., Dune Eddy, Bo Diddley, Mandel Lowe, Joe Puma und Dick Garcia, Chuck Berry, Paco de Lucia, Muriel Anderson und Felix Lalin, Lambert Hendricks Ross, Billy Butler und Al Casey, Larry Williams, Hop Wilson und San Francisco Bay Blues. I got the blues from my baby living by the San Francisco Bay. She's taking the ocean liner and she's gone so far away. I didn't mean to treat her so bad. The best girl I ever had. She said goodbye. She like to make me cry. I want to lay down and die. I haven't got a nickel, ain't got a lousy dime. If she don't come back, I think I'm gonna lose my mind. If she ever come back to stay, spend another brand new day walking with my baby down by the San Francisco Bay. Down looking through my back door, wondering which way to go. Woman, I'm so crazy about, she don't want me no more. Think I'll take me a freight train, because I'm feeling blue. Ride all the way, end of the line, thinking only of you. Stay wild in another city, just about to go insane. Sound like I heard my baby, wish she used to call my name. If she ever come back to stay, I'm gonna spend another brand new day walking with my baby down by the San Francisco Bay. Jesse Fuller, der Framats musikalisches Fundbüro mit San Francisco Bay Blues eröffnete, wurde 1896 in der Nähe von Atlanta, Georgia geboren, ging als junger Mann nach Kalifornien und war, bevor er dort als Gleisbauarbeiter arbeitete, Filmstatist in dem 1924er Stummfilm Der Dieb von Bagdad. Dieser Kontakt kam durch den Hauptdarsteller Douglas Fairbanks zustande, der Stammkunde beim Hotdog-Stand Fullers war. Seit den 50er Jahren spielte Fuller als One-Man-Band, zwölfseitige Gitarre, Gesang, Kazoo, Hi-Hat, Mundharmonika und statt einer Basstrommel die Fudella, Jesse Fullers eigene Erfindung, eine Art Bass, die mit Fußpedalen bedient wurde. Wie Fuller bevorzugte auch sein Altersgenosse Blind Willie McTell, den wir gleich hören werden, die 12-seitige Gitarre. Im Gegensatz zu Jesse Fuller machte er aber bereits in den 1920er Jahren Schallplattenaufnahmen. One Dime Blues, das McTell 1949 aufnahm, war eine Komposition von Blind Lamb Jefferson aus Texas, das dieser 24 Jahre vorher veröffentlichte. Broken ain't got a dime. I'm broken ain't got a dime. Broken ain't got a dime. Everybody getting hard luck sometime. Standing on the Carroll Street one day. Standing on the Carroll Street one day. Standing on the Carroll Street one day. One dime was all I had. Mama, don't treat your daughter mean. Your daughter me. Mama, don't treat your daughter me. You're the meanest woman a man most ever seen. Do you want your friend to be buried like Jesse James? Do you want your friend to be buried like Jesse James? Do you want your friend to be buried like Jesse James? Give me two big pistols on the way to fight in the train. One dime was all I had. Mama, one dime was all I had. One dime was all I had. Trying to be a sporty lad. I bought the morning news, Lord. I bought the morning news. Bought the morning news. And I bought a auf Jesse Fuller und Blind Willie McTell folgen nun zwei weitere Gitarristen, die die folgenden Instrumentals auf 12 Saiten spielten. Leo Kottke aus den USA zupfte 1969 schon mal wesentlich mehr Noten auf Watermelon als Blind Willie McTell, und Preston Reed danach übertraf 1991 dann noch einmal Kottke, was die Anzahl der Töne anging. The Wire Whip, die Drahtpeitsche. So eine Art von Drahtpeitsche bekommen wir dann noch einmal vom Gitarristen Steve Morse, diesmal auf 6 Saiten und elektrisch verstärkt verabreicht. Too Many Notes von 1989, Bandstation von Steve Morse, der 1954 geboren wurde und damit ein Altersgenosse von Preston Reed ist, waren die Dixie Drags, Kansas, The Flying Colors. Von 1994 bis 2022 spielte er bei Deep Purple. Thank you. Vorwurf, zu viel zu spielen, konnte man weder den Gitarristen Dune Eddy noch Bo Diddley machen. Wer in den 50er Jahren und den frühen 60er Jahren Gitarristen bevorzugte, die viel und schnell spielten, der musste sich schon dem Jazz zuwenden. Das werden wir dann auch noch machen. Zuvor beklagte aber Dune Eddy den Montag in Monday Monday, ursprünglich von den Mamas und Papas. 5 Jahre davor präsentierte Bo Diddley Bo's Bounce aus dem Jahre 1962. Damit der Übergang von Steve Morse zu Bo Diddley und Dune Eddy nicht gar so schroff ausfällt, klemme ich einfach jetzt noch Forrest Lee Jr. dazwischen, ein Country-Gitarrist, der auch nicht gerade wenig Noten spielt, 2015 Late for Work. Thank you. Der Gitarrist Mandel Lowe hatte mit 95 Jahren nicht nur ein sehr langes Leben, sondern auch eine sehr lange Karriere. Im Prinzip ging die bis zu seinem Tod im Jahre 2017. In den 60er und 70er Jahren war er Mitglied der Studioband des großen US-Senders NBC und machte dort nicht nur Studioaufnahmen als Gitarrist, sondern komponierte und arrangierte TV- und Filmmusik. 1971 nahm Lowe den Titel P-Town auf. Joe Puma aus New York City ist da nicht ganz so bekannt wie Mandel Lowe, aber immerhin war er auch mal Mitglied von Artie Shaw's Gramercy 5, die ja auch schon Gast in Framats musikalischen Fundbüro waren. Sein Duettpartner Dick Garcia, ebenfalls Gitarrist, war mir bis vor kurzem sogar gänzlich unbekannt, aber auch er spielte bereits mit Gästen des Fundbüros zusammen, George Shearing und der Posaunist Kai Winding. Time Wars heißt die Instrumentalversion, die wir hören werden von den beiden Gitarristen. Chuck Berry liefert dann anschließend die Gesangsversion nach. Thank you. Hikes in the country, there's more than one tree where we place our hearts. Now, darling, all our tomorrows will be complete if our tomorrows are half as sweet as all our time was then. Nach so viel E-Gitarre, Jazz und Rhythm and Blues wenden wir uns, oder wende ich mich jetzt, der Nylonsaiten bespannten Konzertgitarre zu. 1967 stand Paco de Lucia noch am Anfang seiner Karriere. Aus dieser Zeit stammt Impetu. Danach folgt ein Duett von Country Medieval. Die Gitarristen sind Muriel Anderson und der Gitarrist Felix Lalin. Aufgenommen wurde das Ganze 1995. Thank you. Sendung war bisher sehr gitarrenlastig, deshalb mal eine kleine Auszeit von diesem Instrument. Wir hören jetzt ein Vokaltrio, Lambert Hendricks Ross mit dem Titel Moanin, komponiert von Bobby Timmons, der einst Pianist bei Art Blakeys Jazz Messengers war, und dieses Stück spielte ich schon in einer älteren Sendung von Framatz Musikalisches Fundbüro. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I'd pray, really and truly pray, somebody will come. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try, to find some relief, find some relief. Lord, I spend plenty of days and nights along with my grief, along with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, to find some relief. Yes, Lord. Wie gesagt, die Pause vom Instrument Gitarre war nur sehr kurz. Es geht weiter mit einem Duett oder Duo. Al Casey und Billy Butler spielten zusammen mit dem Schlagzeuger Jackie Williams 1974 Little Words ein. Unmittelbar danach hören wir einen Titel, den wir wahrscheinlich den die meisten Hörer wahrscheinlich von den Beatles kennen, Bad Boy. Wir hören aber das Original, Larry Williams, einer der großen, aber relativ unbekannten schwarzen Rock'n'Roller der 50er Jahre. Und das Tolle war bei ihm, er schrieb auch noch sein Material selbst. Thank you. so good. He's a bad boy. He don't wanna go to school and learn to read and write. He's a bad boy. He just sits around the house and plays that rock and roll music all night. He's a bad boy. He put some tacks in the teacher's chair, put you in gum in a little girl's hair. Now, Junior, behave yourself. He buy every rock and roll book on the magazine stand. He's a bad boy. Every time that he get, woo, he's off to the jukebox, man. He's a bad boy. He worry his teacher till at night she's ready to poop. He's a bad boy. A rockin' and a rollin', spinning in the hula hoop. Bad boy. This rock and roll is gonna stop. Junior's head is on his rock. Now, Junior, behave yourself. Ich bin kein böser Bub, denn ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Das letzte Wort überlasse ich dann den Sänger und Lapsteel-Gitarristen Hop Wilson aus Texas. My Woman Has a Black Cat Bone. Bis zum nächsten Mal. Cat bone. I do believe my woman got a black cat bone. Well, everything I go to do, seems like I do it wrong. Yes, I tried so hard to get along with that woman of mine. Yes, I've tried so hard to get along with that woman of mine. Yeah, but the more I try, the more she go around cheating and lying. Walked from Dallas, walked to Wichita Falls. Got to thinking about my baby, wanna know walk at all. I do believe I won't got a black cat bone. Well, everything I go to do seems like I do it wrong.